erzählt, ging ich ganz leis und still, weil ich doch hören will, wie es dir geht. Ich zähle die Stunden, bis du bei mir bist, und warte darauf, bis du mich wieder küsst. Ach, wirst du mein Leben, ich seh mich nach dir. Wie oft hab ich geträumt, du stehst vor meiner Tür. Wenn der Wind erzählt von der Heimat fern, hör ich die Worte. Leis und still, weil ich doch hören will, wie es dir geht. Ich zähle